lebt, hat man Geld auf der Bank. Und der Luxus, der klebt an dem Haus wie Gestank. Denn das alles ist doch einfach nur Schein. All die Menschen rundum sind so fein wie nur was. Unser Eins ist zu dumm, wir sind nur eine Farce. Musst du Snob sein und schon passt du da rein. Jeden Tag schwimmt sich wer auf immer mag im Gewand der Eintracht zum Lügenmörder. So kommt ihr kleine Spiel zu Stand. Leben nur im Maskenland. Stinken reich und stinken faul. Und voll ist ihr Maul. Wenn man mich einmal fragt, und man fragt mich bestimmt, ob die Leute beknackt, krank und unheilbar sind, ist die Antwort: Ja, das muss wohl so sein. Man bewahrt ja den Schein. Jedes Haus wird Nacht für Nacht zum Mittelpunkt des Fests gemacht. Und heute feiern Bambas Tochter Lisa. Irgendwas zu feiern gibt's ja immer. Hab ich recht, und heute schnappt die Falle zu für Jackies Braut. Sir Bambas Karoo ist ein guter, erzählt zu der Creme de la Creme. Was auch immer das heißt, dass er besser ist, kann jeder sehen. Geh durch Londonstraßen und du triffst die hohen Nasen, die sich halten für die Säulen der Society. Ein Vorbild ihrer Autarkie, Theologie und Poesie. Doch wissen sie denn nichts von ihrer Blasphemie? Die Damen und Herren, die du hier siehst, tragen so ganz nebenbei ein enges Gesicht. Doch die Sünder besticht. Heuchelei, Heuchelei. Wenn du dir überlebst, musst du stilvoller sein. Wenn du Dreck an dich klebst, wird zum heiligen Schein. Kein Problem. Ha, dieser Schein wäscht dich rein. Spiel doch gut, du seist reich, wirf mit Kohle herum. Mach in Schulden nicht weich, ist das leid. Das Spiel hier nennt sich Leben in Schein. Hier und da sieht von jedem einer klar. Ha, doch ich rette viel zu rar. Seid jener die Schuld, jener die Schuld, weil wir für sie nur Abschaum sind. Denn die Menschheit, wir sind blind, sehen nicht, was vor sich geht. Man bewahrt sein Gesicht. Und die Antwort ist und bleibt ist noch Schein. Schein. Ist und bleibt noch Schein. Nimm den Weg um die Nacht und die Straße Boulevard. Spiel's an im Pomat, bist am richtigen Pfad. Und ich sag dir, dann gehörst du zum Staat. Mit dem Proletariat. Hinterschau die Fassade.